بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir haben schon in den letzten zwei Unterrichten über die Weisheit des Fastens gesprochen und über den Lohn des Fastens. Und nun begeben wir uns ein bisschen auf den Weg, um das Fasten zu lernen. Heute werden wir nur die Arten des Fastens kennenlernen. Welche Arten gibt es überhaupt? Kennen wir diese Arten? Ist es denn nicht einfach nur ein Fasten? Ist es nicht dasselbe alles? Das werden wir inshallah ta'ala heute sehen, und in den kommenden Unterrichten werden wir sehen, für wen das Fasten Pflicht ist, wann wird das Fasten Pflicht, dann die Regeln des Fastens, was sind die Säulen des Fastens, was sind die Sunnan von Fasten, was sind die und so weiter, alles was das Fasten bricht. Und diese ganzen Angelegenheiten. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Bezüglich die Arten des Fastens. Es gibt fünf Arten vom Fasten. Fünf Arten vom Fasten. Und natürlich die erste ist das Pflichtfasten im Ramadan. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hatten wir schon. O ihr, die ihr glaubt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, so wie es denjenigen, die vor euch war, vorgeschrieben war, auf dass ihr fasten möget. Und die Gelehrten sagen, dass dieser Vers sich auf das Fasten im Ramadan bezieht, dass es Pflicht ist. Und natürlich gibt es genug Hadithe darüber, wie von Umar radiallahu an. Nein, von Ibn Umar ist das. Nein, von Ibn Umar radiallahu an. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. Der Islam ist auf fünf aufgebaut: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Also die Shahada, zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Wa iqam as-salah, das Gebet zu verrichten. Wa ita' al-zakah, die Pflichtsteuer zu entrichten. Wal hajji, die Pilgerfahrt, die Wallfahrt, wassawmi Ramadan. Und hier ist unser Punkt, wassawmi Ramadan. Hadith bei Bukhari Muslim. Wassawmi Ramadan. Und es gibt einen Konsens der Muslime, nicht nur der Gelehrten, einen Konsens der Muslime, dass das Fasten im Ramadan Pflicht ist. Und das Fasten im Ramadan ist auch eine Säule des Islams, ohne die dein Islam nicht vollständig ist. Ohne die dein Islam nicht vollständig ist. Deswegen ist das Fasten im Ramadan die erste Art, und sie ist eine Säule. Die ist eine Säule. Und natürlich die Tage, die man verpasst hat, die man nachholt, die fallen auch darunter. Wenn man es nicht geschafft hat, oder bei den Frauen, wenn sie Periode hatten und andere Ähnlichkeiten, aus welchen Gründen auch immer man nicht fasten konnte, die nachzuholen ist auch Pflicht. Ja, das gehört zum Ramadan. Auf jeden Fall, für uns ist wichtig, dass die erste Art das Pflichtfasten im Ramadan ist. Und das ist, glaube ich, klar. Wir brauchen nicht lange darüber zu reden. Wir haben sehr viel darüber geredet, über den Lohn und die Weisheit darüber. Und besonders in Ramadan, was für einen Lohn wir haben. Und Alhamdulillah, und jetzt lernen wir die Arten vom Fasten. Die zweite Art vom Fasten ist auch eine Pflicht. Und man kann das so zusammenfassen unter Sühnefasten. Ja, Sühnefasten. Das beinhaltet zum Beispiel das Fasten bezüglich eines Schwur. Wenn du einen Schwur geleistet hast, sagst du, wenn du sagst, bei Allah, ich werde fasten. Nein, entschuldige, das ist ein Gelübde. Wenn du sagst, wenn du einen Schwur machst und du brichst das Fasten, ja, du brichst diesen Schwur, subhanallah, du brichst diesen Schwur, dann musst du 3 Tage fasten. Ja, dann musst du 3 Tage fasten. Oder wenn du ein Gelübde hast, wenn du geschworen hast, wenn du gelobt hast sozusagen, dass du fasten wirst, egal wie viele Tage, dann fastest du diese Tage. Ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man nadara an yuti' Allah fal yuti'. Ja, wer schwört, ja, wer gelobt, Allah zu gehorchen, der soll das tun. Und wer gelobt, ihm widerspannt sich zu sein, der soll das nicht machen. Rawal al-Bukhari. Jetzt kann man sagen, wer schwört dann, gegen Allah was zu machen? Na, es gibt viele. Und viele sind auch vielleicht von Jahiliya-Sachen, wie Umar radiallahu an, als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und gesagt hat: Ja, Rasulullah, ich habe in der Jahiliya ein Gelübde abgelegt, dass ich in der Kaaba, ich weiß jetzt nicht mehr, 1 oder 3 Tage, Itikaf machen werde. Was soll ich das machen oder nicht? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Macht das, weil wer Allah, wenn jemand von euch Allah etwas Gutes gelobt, dann soll er das einhalten. Wenn er etwas Schlechtes gelobt, dann soll er das lassen. Wie wenn jemand sagen würde in seiner Jahiliya, ich gelobe, Schweinefleisch zu essen. Ja, so etwas. Das hast du jetzt vor dem Islam gesagt. Ich würde so und so viel Kilo Schweinefleisch essen. Das ist ein Schwur, den du gegeben hast. Dann machst du das nicht. Ja, machst du das nicht. Und dann gibt es andere Arten, wie bezüglich Hajj und Umrah betreffen. Wenn du Sachen in Hajj und Umrah, Pflichtsachen von Hajj und Umrah nicht machst oder nicht machen kannst aus irgendwelchen bestimmten Gründen, dann gibt es verschiedene Sühnen dafür. Ja, unter anderem das Fasten. Aber es gibt manchmal musst du ein Tier dafür, meistens muss man ein Tier für schlachten, wenn man eine Sache nicht macht. Wie zum Beispiel, dass du beim Miqat den Ihram-Zustand nicht eingehalten hast, dann gehst du zurück, musst du Ihram dort anziehen, aber du musst trotzdem ein Schlachttier leisten. Und andere Sachen, wenn du nicht Schlachttier leisten kannst, dann fastest du so und so weiter. Aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, das würde unseren Rahmen hier sprengen. Das werden wir inshallah ta'ala, wenn Allah uns ermöglicht, irgendwann Hajj und Umrah Sachen durchzunehmen, dann werden wir die Sachen alles detailliert durchnehmen, bi'idhnillahi ta'ala. Na, das war auch kurz, das waren diese zwei Arten, weil er hat dann Pflichtfasten im Ramadan und auch Sühnefasten, was auch Pflicht ist. Ja, wir hatten Sachen wie Schwur und Gelübde, Sachen von Hajj und Umrah. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt hier nicht erwähnen, aber Sühnefasten kann man das erklären. Was die dritte Art angeht, ist das freiwillige und erwünschte Fasten. Und von diesen Arten gibt es viele. Es gibt sehr, sehr viele, subhanallah. Und ich habe euch versucht, mal eigentlich fast alle aufzuzählen, so gut es geht. Die erste Art ist die Art von Dawud a.s. Und die Art von Dawud a.s. zu fasten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist die beliebteste bei Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba as-siyam ila Allah siyamu Dawud. Von Abdullah ibn Amr ibn As, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Fasten, was am liebsten Allah ist, oder was am liebsten zu Allah ist, ist das Fasten von Dawud. Wie war das? Wie war das? Kommt gleich. Er sagt hier weiter, er sagt, wa ahabba salati ila Allah salatu Dawud. Und das Gebet, was Allah am meisten geliebt hat, das war das Gebet von Dawud a.s. Und damit ist das Gebet in der Nacht gemeint. Das erklärt sich gleich hier im Hadith, wo es heißt, kana yanamu nisfa al-layl, wa yaqumu thuluthah, wa yanamu sudusah, wa kana yasumu yawman, wa yuftiru yawman. Er sagt, er hat die halbe Nacht geschlafen, dann hat er ein Drittel davon gebetet und dann wieder ein Sechstel geschlafen. Und das war bezüglich Qiyamulayl. Das ist das Beste, was man machen kann. Dass du die Hälfte von der Nacht schläfst. Und man kann sich die Nacht ausrechnen. Am besten direkt nach dem Isha-Gebet schlafen gehen. Dann die Hälfte schlafen. Ein Drittel beten. Ein Sechstel schlafen. Und dann ist sowieso Fajr. Und er hat keine Yusumu Yawman oder Yuftur Yawman. Und er hat einen Tag gefastet und einen Tag gegessen. Und das ist das beste Art für diejenigen, die das schaffen, die das können. Das können diese Leute, denen Allah subhanahu wa ta'ala es ermöglicht hat. Und diese Leute sind jene, die durch das Tor Ar-Rayyan gerufen werden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen machen. Der Hadith bei Muslim. Ich erwähne nochmal: Inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud. Das beliebteste Fasten ist das Fasten von. Das beliebteste Fasten bei Allah ist das Fasten von Dawud. Wa ahabba salati ila Allah. Salat Dawud, und das beliebteste Gebet bei Allah ist das Gebet von Dawud. Kana yanamu nisfa al-layl, er hat die Hälfte geschlafen, wa yaqumu thulutha, hat ein Drittel gebetet, wa yanamu sudusah, und hat ein Sechstel geschlafen, und er hat einen Tag gefastet und einen Tag gegessen. Na, das ist freiwilliges Fasten. Die nächste Art sind die 6 Tage von Shawwal nach Ramadan. Wenn Ramadan fertig ist, wir kennen das alle, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Rawi Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Ramadan fastet und dann im 6 von Shawwal daraufhin folgen lässt, so ist es, als ob er das ganze Jahr gefastet hätte. Hadith bei Muslim. So ist es, als ob er das ganze Jahr über gefastet hätte. Naam. Und das sind die 6 Tage nach dem Monat Ramadan, kommt der Monat Shawwal. Der erste Tag, wir werden das sehen, das ist Eid, da darf man nicht fasten. Aber die Tage, die danach kommen, inshallah ta'ala, kann man folgen. Jetzt muss man die 6 Tage danach hintereinander folgen lassen oder kann man sie verteilt? Man kann sie verteilt lassen. Hauptsache, die sind im Shawwal, wie du so fastest, ist dir überlassen. Aber sie gehören zu den freiwilligen Taten, die man noch tun kann. Und wenn du das machst, dann ist es, als ob du ganzes Jahr gefastet hast. Warum? Weil 30 Tage im Ramadan und noch 6 Tage sind 36. Und mal 10 mindestens, mal 10 sind 360. Warum mal 10? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jede gute Tat ist bi ashri amthaliha. Ist das Zehnfache. Das ist das Minimum. Ashri amthaliha, Zehnfache. Das heißt 360 und ein Mondjahr hat maximal 360 Tage. Na, und wenn wir immer von Tagen und Monaten reden, dann ist das im Islam immer Mondjahr gemeint. Na, das nächste Fasten ist das Fasten von Dhul-Hijjah. Das Fasten von Dhul-Hijjah, was Monat von Hajj ist, der Monat von Hajj. Wir haben Ramadan, Shawwal, dann haben wir Dhul-Hijjah, Dhul-Ka'adah. Das sind der 9., der 10., 11. und 12. Also der 11. Monat, sozusagen Dhul-Hijjah, der Monat von Hajj. Und speziell das Fasten am Tag von Arafah für diejenigen, die nicht auf Hajj sind. Für diejenigen, die nicht auf Hajj sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bezüglich auf Dhul-Hijjah, ja, das ist klar, Dhul-Hijjah, die ersten 10 Tage, sind die besten 10 Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keine Tage, in denen die gute Tat besser oder beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, als in diesen 10 Tagen. Dann haben die gesagt, قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Die haben gesagt, auch nicht Jihad für Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. Er sagt, auch nicht mal Jihad. Auch nicht mal, wenn du Jihad machst. Er sagt, إلا außer رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Er sagt, außer jemand, der geht in Jihad, der geht raus mit sich selbst und seinem Vermögen und er kehrt von keinem von beiden zurück. Das heißt, er stirbt als Shahid. Das ist klar. Diese Stellung ist klar bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keine bessere Stelle als diese. Und der Hadith ist bei Bukhari. Hadith ist bei Bukhari und auch in Muslim. In Muslim heißt es, in der Hadith bei Bukhari, ja. Bei Muslim ist der Hadith bezüglich Arafa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Siyamu Arafa, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Das ist faszinierend. Der Tag von Arafa, ist der 9. Tag. Naam, ist der 9. Tag. Der 10. Tag ist der Eid. Ja, und dann haben wir 11, 12, 13, die Tage zum Ausruhen. Also darauf kommen wir gleich, was mit diesen Tagen sind. Die haben auch eine Stellung. Auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten an Arafah, ich hoffe bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass es, oder ich wünsche mir sozusagen bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass es die Sünden vom letzten Jahr und die vom kommenden Jahr löscht. Allahu Akbar. Dieser Tag, Yawm Arafah, für diejenigen, die nicht auf Hajj sind. Du bist zu Hause, Dieser Tag ist freiwillig, wenn du ihn fastest, als ob du 2 Jahre Sünden gelöscht hast. Die vor dir und die nach dir. Stell dir vor, du machst das jedes Jahr. Ha, du bist sündenfrei, inshallah ta'ala. Aber wir reden, wenn wir sowas sagen, ist immer kleine Sünden gemeint. Ist immer kleine Sünden gemeint. Weil große Sünden brauchen immer Tauba. Und das muss man sich aufschreiben, inshallah ta'ala. Große Sünden brauchen immer Tauba bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Tauba, ohne Reue geht das nicht. Naam. Große Sünden immer. Man muss daran denken, immer bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht mehr da zurückkehren, das aufrichtig meinen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Naam, das nächste Fasten ist da, was auch unter freiwilliges Fasten fällt, unter die dritte Kategorie, ist das Fasten im Monat von Muharram und speziell der Tag von Ashura. Ja, Alhamdulillah, wir haben so viele Tage, wo wir Hasanat bekommen können. Allahu Akbar. Von Abu Huraira überliefert, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه المسلم. Prophet صلى الله عليه وسلم sagt von Abu Huraira überliefert, das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten in Allahs Monat Muharram. Ja, und alle sind Allahs Monate. Also nicht, dass jemand denkt, Muharram ist jetzt Allahs Monat. Es gibt manche Leute, die sagen, wegen diesem Hadith, der Monat Muharram ist der Monat von Allah. Nein, alles gehört Allah. Jeder Monat ist von Allah. Das muss nicht falsch verstehen. Das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten im Monat Muharram. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيدَةِ Und das beste Gebet nach dem Pflicht ist Salatul Layl. Ist das Fasten, ist das Beten in der Nacht. Das Beste, wenn du jetzt Pflichtgebete, du fängst zum Beispiel an, Pflichtgebete zu beten, dann das Beste, was du danach tun kannst, ist Qiyamul Layl anzufangen. Ja? Auch wenn sich die Gelehrten gestritten haben, manche haben gesagt, ja, die 2 Rekka bei Fajr-Gebet, die sind gewaltiger, die anderen haben gesagt, das ist gewaltiger. Aber der Hadith spricht für sich. Ja? Der Hadith spricht für sich. Da kann man sagen, was man möchte. Und natürlich, man hat sehr viel Belohnung. Und für jeden, was er schafft. Na. Bezüglich Ashura, was ein Jahr von Sünden löscht, ja, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Siyamu Ashura, das Fasten an Ashura, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla. Auch bei Muslim, sagt, ich hoffe mir bei Allah, dass er die Sünden von dem letzten Jahr löscht. Subhanallah. Ja, du fastest hier, du fastest da 1-2 Tage, du fastest Ramadan, du machst hier ab und zu und dann die ganzen Sünden einfach so gelöscht. Allahu Akbar. Wie einfach ist unsere Religion? Wie schön ist unsere Religion? Wir fasten ein paar Tage hier, ein paar Tage da und dann ist einfach alles fertig. Subhanallah. Ja, alles gebeantwortet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehr schön. Sagt ابن عباس بليفت أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. Er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat uns befohlen, den Tag von Ashura zu fasten, der 10. Tag von Muharram. Das heißt, Muharram allgemein zu fasten ist schon viel. Ist schon gut. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat viel im Muharram gefastet. Aber der 10. Tag ist speziell. Der 10. Tag ist speziell. Und warum hat er diesen Tag gefastet? Bezüglich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zu den Juden gegangen und hat sie an diesem Tag fasten sehen und feiern sehen. Und sagt, was macht ihr mit diesem Tag? Warum macht ihr das? Er sagt, an diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam vom Pharaon befreit. Deswegen fasten wir an diesem Tag. Und er sagt, ich habe mehr Anrecht als ihr. Ich bin näher als ihr. Wir sind näher als ihr. Und so hat er den Leuten befohlen, den 10. Tag zu fasten. Also nicht als Pflicht, aber als Sunna. Und natürlich, die Sahaba haben das alle gefastet. Das ist klar. Und dann hat er gesagt, von Atta überliefert, قَالَ سُومُ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fastet den 9. und den 10. und ähnelt nicht den Juden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer versucht, sich von den Juden und den Christen oder von anderen zu unterscheiden. Immer versucht. Damit wir besser sind, damit wir nicht gleich sind. Selbst da. Es reicht für dich, den 10. zu fasten. Aber er sagt, den 9. und den 10., damit du nicht wie die Juden machst. Hauptsache nicht Juden. Und die Juden wirklich, manche von ihnen haben gesagt, was ist mit diesem Mann los, der in allen Sachen widerspricht uns. Subhanallah. So hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Absichtlich. Weil die Juden, subhanallah, wenn wir die Fatiha lesen, wir lesen jeden Tag die Fatiha. Aber wir sagen, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم, المغضوب عليهم, das sind die Juden, die Allah's Zorn erweckt haben. Warum? Weil die wissen die Wahrheit, aber trotzdem leugnen sie. Ad-Dalin sind die Nasara, die irre gegangen. Das sind die Christen, die sagen übertriebene Sachen. Die haben kein Wissen, ihre Schrift wurde sehr verändert. Und zweitens, sie machen ein Schirk, das ist unglaublich. Die Juden aber, die sagen, ja, wir wissen, Islam ist Wahrheit. Wir wissen, dass der Mohammed gesandt ist. Aber wir haben keine Lust, euch zu folgen. So wie sie immer gemacht haben. Ja, so wie sie immer gemacht haben. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Von den Juden, ja, gibt es auch Leute, ja, die beten die ganze Nacht und sie fasten, also die früheren Juden, bevor. Ja, und sie sind gute Menschen. Allah sagt es im Koran. Ja, sie machen sehr viel für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muss ta'ala. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, der Monat Muharram und der Tag von Ashura, besser den 9. und den 10. Wenn du den 9. nicht gefasst hast, dann machst du den 10. und den 11. einfach, damit du den nicht edelst. Und kannst, reicht dir, den 10. zu machen? Ja, reicht dir. Reicht dir. Musst du das machen? Nein. Aber willst du Hasanat, dass ein Jahr gelöscht wird? Fastest du. Nein. Dann haben wir als nächstes, was immer noch in derselben Kategorie ist, Fasten im Monat Schaban. Und wir sind jetzt im Monat Schaban. Heute ist der 2. Tag, beziehungsweise jetzt ist Nacht der 3. Tag von Schaban. Wer von euch kann, der soll fasten. Sehr viel in Schaban. Weil es ist eine Vorbereitung für den Ramadan. Aber jetzt fängst du an. Du fastest, wenn du kannst, fastest du halbe oder drei Viertel davon. Versuch so viel wie möglich zu fasten. Oder ab und zu Montag und Donnerstag, versuch 3 Tage oder 5 Tage. Versuch zu fasten, wenn du kannst. Wenn du kannst, fastest du. Das ist eine Vorbereitung für den Ramadan. Dass du nicht einfach so in den Ramadan reingehst und du wirst vom Ramadan erschüttert, dass du so viel und so lange fastest. Sonst bist du die ersten Tage, nicht fit genug. Aber du schaffst es, du bist schwach genug. Aber wer sich darauf vorbereitet, der ist stark, inshallah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte fast den kompletten Monat Schaban zu fasten, außer nur ein paar Tage. Wie der Hadith bei Muslim kommt, von Salama erstmal, von Aisha radiallahu anh, Abu Salama hat ihn nach dem Fasten vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt. Faqalat, kana yasumu hatta naqula qad sam. Er fastete und wir dachten, der fastet nur noch. Und dann hat er wiederum so lange gegessen, bis wir gedacht haben, der isst nur noch, also macht keinen. Das bedeutet, er hat manchmal so lange gefastet, so oft hintereinander, wir dachten, der fastet jetzt alles. Und dann hat er so oft hintereinander nicht gefastet, wir dachten, okay, der fastet jetzt gar nicht mehr. Und so ist es mit einigen Sachen gewesen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und viele nennen das Sunnah غير مؤكدة. Eine Sunna, die nicht fest ist, wie zum Beispiel die 2 oder 4 Gebete vor dem Asr-Gebet. Naam. وَلَمْ أَرَاهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطْ أَكْثَرَ مِنْ سِيَامِهِ مِنْ شَعْبًا. Er sagt, ich habe ihn noch nie, wie sagt es Aisha, so viel Fasten sehen wie im Monat von Schaban. كَانَ يَسُومُ شَعْبًا كُلَّهُ. Also er hat den kompletten Monat gefastet. كَانَ يَسُومُ Schaban illa qalila. Und jetzt erklärt sie, er hat den Monat gefastet, den Monat Schaban gefastet, außer ein wenig Tage. Also sozusagen, das sagt man im Arabischen so, als ob er den kompletten Monat gefastet hat, außer ein paar Tage. Ein paar Tage, bevor das eingetreten ist, oder davor oder danach, Allah alam. Und Salama sagt dasselbe. Er sagt, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama shahrayn mutatabi'ayn illa annahu kana yasilu sha'ban bi ramadan. Der sagt hier, ich hab ihn nie gesehen, dass er 2 Monate hintereinander fastet, außer dass er Sha'ban mit Ramadan zusammen gefastet hat. Er hat sozusagen Sha'ban komplett gefastet und Ramadan komplett gefastet. Und wir haben vorher gesehen, das heißt, er hat nur wenige Tage nicht gefastet. Und es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud, wo es heißt, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu min as-sana shahran tamman illa sha'ban yasiluhu bi ramadan. Und der Hadith ist auch authentisch, wo es heißt, Er hat keinen Monat oder keine Monate vom Jahr komplett gefastet, außer Schaban, den er mit Ramadan verbunden hat. Ja, den er mit Ramadan verbunden hat. Wallahu alam, da gibt es verschiedene Meinungen darüber, ob man den kompletten Monat Schaban fastet und dann kompletten Monat Ramadan fastet. Und die Mehrheit der Gelehrten sagen nein. Ja, weil es andere Hadithe gibt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben nicht den kompletten Monat gefasst hat, außer Ramadan. Weil diese Sache sollte speziell auch dem Ramadan gebühren. Ja, diese Sache sollte speziell Ramadan gebühren, dass man ihn komplett fastet, inshallah ta'ala. Aber man kann im Schaban sehr, sehr viel fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr viel gefastet, fast den kompletten Monat, illa qalil, außer wenig. Und das ist eine Vorbereitung für Ramadan natürlich. Das können wir machen, inshallah ta'ala, diejenigen, die von uns dazu die Kraft haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft dazu geben. Das nächste Fasten, was wieder unter Sunna-Fasten fällt, subhanallah, so viel Sunna-Fasten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, beziehungsweise er wurde gefragt, es geht ums Montags- und Donnerstagsfasten, beziehungsweise erstmal das. Montags- und Donnerstagsfasten ist auch Sunna-Fasten. Montags und Donnerstags. Warum? Die haben ihn gefragt, warum fastest du an diesen zwei Tagen, Montag und Donnerstag? Beziehungsweise sie haben ihn nach Montag gefragt, erstmal. Und er sagt dann, fihi wulittu wa fihi unzil alayh. Er sagt, an diesem Tag, also Montag, wurde ich geboren und an diesem Tag wurde mir offenbart. Also als erstes, als er eben in der Höhle war und der Engel Gabriel, Engel Jibril, gekommen ist. Der Hadith ist bei Muslim. Der Hadith ist bei Muslim. Und dann wurde er gefragt über Montag und Donnerstags. Und Abu Huraira überliefert. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal-khamis. Fa'uhibbu an yu'rida amali wa ana sa'im. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, an diesen Tagen, Montag und Donnerstag, werden die Taten emporgehoben. Zu Allah subhanahu wa ta'ala gebracht. Also immer Bericht abgegeben. Deine Bücher werden geschrieben. Zack. Oh, und die Engel, die bei dir sind, die geben dir einen Engel, die sie mitnehmen. Montag und Donnerstag werden sie hochgebracht, deine Taten. Und wegen diesem Grund, sagt er, mag ich es, an diesen Tagen fasten zu sein. Und wir sollten uns bemühen, diese Tage zu fasten, inshallah ta'ala. Taib, wir sind immer noch bei den Sunnah-Tagen. Inshallah, das letzte für heute, ich denke, da haben wir auch alle erreicht. Das sind die drei weißen Tage in jedem Mondmonat. Oder allgemein drei Tage. Ja, allgemein drei Tage. Das kann man sagt entweder drei Tage, wenn du nicht diese drei Weißen schaffst, allgemein drei Tage. Oder was Sunna ist auch, diese drei Tage, 13. und 14. und 15. Mondmonat. Das sind die drei Tage, wo der Mond Vollmond ist. Drei Tage Vollmond. Von Abu Huraira überliefert. Er sagt, also Abu Huraira, an Abu Huraira, radiallahu anhu, qala, awsani khalili bi thalath. لا أدعهن حتى أموت. Er sagt, mein liebster Freund hat mir drei Sachen empfohlen, ich werde das niemals unterlassen, bis ich sterbe. صوموا ثلاثة أيام من كل شهر. Drei Tage Fasten von jedem Monat. Und das ist unser Punkt hier. Drei Tage Fasten von jedem Monat. Das ist allgemein drei Tage Fasten. وصلاة الضحى, das Duha-Gebet, ونومي على وتر. Ja, also das bedeutet, nicht schlafen zu gehen, bevor ich nicht Witr gebetet habe. Ja? Nicht schlafen zu gehen, bevor man Witr gebetet hat. Und der Hadith bei Bukhari Muslim, also authentisch. Was heißt Hadith ist ein Äther? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Abu Huraira hat das gesagt, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira hat gesagt, dass ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese drei Sachen ans Herz gelegt hat. Und er hat diese Sachen sich ins Herz gelegt und hat uns das weiter überliefert. Und er hat sie immer gemacht und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das auch ermöglichen. Das war allgemein drei Tage. Und natürlich die drei Tage vom weißen Monat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, Siyamu thalathati ayyam in kulli shahris Siyamu al-dahr wa ayyamu al-bid. Er sagt, drei Tage von jedem Monat ist wie ein ganzes Jahr zu fasten. Weil wenn du drei Tage von jedem Monat hast, so 30 Tage, wir haben das gerade gesagt, das wird immer so berechnet, drei Tage, einen Tag 10, haben wir 30. 30 gute Taten. Wenn du das jeden Monat machst, ein komplettes Jahr. Wa ayyam al-bid, und die weißen Tage, das sagt man auf Arabisch so, die weißen, also die Tage, in denen Vollmond ist, 13., 14. und 15. Hadith bei An-Nasa'i. Na. Dann haben wir somit die dritte Kategorie abgeschlossen mit den freiwilligen oder erwünschten Fasten. Die vierte Kategorie, um inshallah ta'ala nicht mehr so lang zu machen, sind die verpönte oder das verpönte oder das nicht erwünschte Fasten. Und das ist erstmal der Tag von Arafah für die Pilgernden. Das heißt, wenn du auf Hajj bist, ja, dann sollst du nicht den Tag von Arafah fasten. Das ist nicht die Sunna vom Propheten. Der Prophet hat nicht gefasst an diesem Tag. Es gibt genug Hadithe bezüglich dessen, Überlieferung speziell für diesen Tag, weil dieser Tag, der Muslim soll seine Kraft nutzen, um viel Dua zu machen, um bei Allah subhanahu wa ta'ala zu verzeihen. Also du bist am Tag von Arafah in dem Platz von Arafah, an diesem Tag, subhanahu, gewaltigen Tag, da sollte der Pilger viel Dua machen. Ja? Sehr viel Dua machen. Und Ibn Amr sagt, als er über das Fasten an Arafah gefragt wurde, er sagte, Hajjajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yasum. Er sagt, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Hajj gemacht, er hat nicht gefastet. Wa ma'a Abi Bakr falam yasum. Und mit Abu Bakr hat auch nicht gefastet. Er sagt, wa ma'a Umar falam yasum. Und Umar auch hat nicht gefastet. Wa ma'a Uthman falam yasum. Er sagt, und mit Uthman auch, also immer wenn die Ding waren, Khalifa, und der hat nicht gefastet. Sagt, فَأَنَا لَا أَسُومُ وَلَا أَمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَا أَنْهَا. Sagt, so faste ich ihn auch und ich befehle es ihm niemand an zu fasten oder nicht zu fasten. Jedem seine Angelegenheit sozusagen. Hadith bei Tirmizi. Beziehungsweise Athar bei Tirmizi. Dann gibt es andere Überlieferungen, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ihm gesagt wurde, es gibt Leute, die sind sich unsicher über das Fasten an diesem Tag, als sie also gemeinsam auf der Hajj waren, wurde ihm das berichtet, dass manche Leute trotzdem fasten. Und manche haben dann gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fastet. Und manche haben gesagt, er fastet nicht. Und sie haben sich darüber gestritten, deswegen manche haben gefastet, manche haben nicht gefastet. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einem Glas Milch gefragt und ist dann auf einen hohen Hügel gegangen und hat vor den Leuten diese Milch getrunken. Und diese Überlieferung ist bei Bukhari Muslim. Um den Leuten zu zeigen, an diesem Tag, ich bin nicht fastend und besser, wenn ihr nicht fastet. Na. Dann haben wir die drei Tage, was es nicht erwünscht, die drei Tage nach Eid al-Adha. Das heißt, nach dem Eid-Gebet, nach dem Adha-Gebet, also diese Hajj, nicht nach Ramadan, sondern das Adha-Gebet, das Adha-Fest. Da kommen drei Tage des Ausruhens. Ayyamut Tashriq. Die Tage des Ausruhens, sozusagen. Und in diesen Tagen sollen wir nicht fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es den Leuten nicht anbefohlen. Sogar er hat ihnen gesagt, fastet nicht. Diese Tage sind zum Essen und Trinken da. So wie er sagt, in Tirmidhi und Nasa'i überliefert, Yawmu Arafa, wa Yawmu Nahr, wa Ayyamu Tashriq, i'idana Ahlul Islam, wa hiya Ayyamu Aklin wa Shurban. Er sagt, der Tag von Arafa, der Tag von Nahr, also der Festtag, und die drei Tage, die danach sind, die sind Festtage für uns. Die sind Festtage für uns. Und die sind die Tage von Essen und Trinken. Naam. Und wir haben über Yawm al-Arafa geredet. Für jemand, der nicht anwesend ist, für den ist es Sunna zu fasten. Für jemand, der in Hajj ist, für den ist es Sunna nicht zu fasten. Und dann kommt nach dem 9. Tag, kommt der 10. Tag, das ist Eid. Und danach kommen 11, 12 und 13, die Tage von Ausruhen. Da sollte man nicht fasten. Sollte man essen und trinken und sich ausruhen. Naam. Was genauso verpönt oder nicht erwünscht ist, ist, wenn man freitags alleine fastet. Also den Tag Freitag alleine zu fasten. Besser mit Donnerstag, Freitag koppeln oder mit Freitag, Samstag koppeln, aber nicht alleine fasten. Außer man fastet einen Tag nicht und das trifft dann auf Freitag, kein Problem. Wenn du einen Tag fastest, einen Tag nicht fastest und es trifft dann auf Freitag den Fasten, kein Problem. Na, an Abi Hurairah radiallahu anhu, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das bei Bukhari von Abu Huraira überliefert, keiner von euch soll den Tag von Jumma fasten, außer ein Tag, also außer er nimmt den Tag vorher oder den Tag danach mit. Ja, das mit, damit, dass er den fastet, also Donnerstag oder Samstag mit fasten. Das ist bezüglich das verpönte und nicht erwünschte Fasten. Und dann haben wir noch das verbotene Fasten. Das verbotene Fasten. Und das ist als erstes an den Tagen, an den zwei Festtagen. Ja, an den zwei Festtagen. Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Ja, der Fitr-Fest und das Adha-Fest. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sage extra Fitr-Fest und Adha-Fest. Fitr-Fest, die sagen Zuckerfest. Das ist falsch. Man könnte Essensfest sagen. Sozusagen, jetzt kannst du essen wieder. Aber lassen wir mal Fitr-Fest. Und Adha-Fest, Schlachtopferfest, das klingt auch nicht so toll, deswegen lassen wir das inshallah so. Auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und Muslim überliefert, naha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, nein, das sagt Abu Sa'id al-Khudri, sagt das. Abu Sa'id al-Khudri sagt, naha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm al-Fitr wa an-Nahr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte uns verboten, den Tag von Fitr und Nahr, also den Tag vom Fitr-Fest und von Adha-Fest zu fasten. Er hat verboten, diese Tage zu fasten. Also diese Tage ist Haram zu fasten. Wenn du sagst, ich will fasten, egal, du machst eine Sünde. Du machst eine Sünde. Diese Tage, unsere zwei Festtage, die wir haben, die sind Haram zu fasten. Das gehört in die Kategorie verbotenes Fasten. Naam. Und was wir noch haben ist, um das anzukoppeln, manche der Gelehrten sagen, dass diese drei Tage nach Adha-Fest, was wir vorhin hatten unter verpöntes oder nicht erwünschtes Fasten, diese Tage des Ausruhens, manche sagen, es ist ein Verbot. Es gibt also Meinungsverschneidungen. Manche sagen, es ist kein Verbot und das ist die richtige Meinung. Es ist kein Verbot. Du darfst an diesen Tagen fasten, besonders wenn du was nachholen musst bezüglich Hajj und so weiter. Aber es ist besser, nicht zu tun. Es ist besser, nicht zu tun. Und manche sagen, es ist verboten, weil ich glaube, Umar radiallahu anh, hat es den Leuten gesagt. Hat den Leuten gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, an diesen Tagen zu fasten. Wir sollen, diese Tage sind die Tage von Trinken und Essen. Naam, so ungefähr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und Imam Malik hat gesagt, das sind die Tage von des Ausruhens, Ayyam al-Tashriq, was eben dieser Hadith kommt. Naam. Also diese drei Tage, 11., 12., 13. von Dhul-Hijjah, gibt es Meinungsverschneiden, aber die bessere Meinung ist, dass es nicht verboten, sondern nicht erwünscht ist. Wallahu alam. Naam. Und eine weitere Kategorie unter verbotenes Fasten ist, wenn die Frau ihr Periode oder ihr Wochenbett hat. Ja, nachdem sie ein Kind bekommen hat, ja, wenn sie ihre Periode oder ihre Wochenbett hat, dann darf sie nicht fasten und sie darf auch nicht beten. Ja, und das Gebet muss sie nicht nachholen, aber das Fasten muss sie nachholen. Also wenn es jetzt im Ramadan ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tahid wa lam tasum, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Also wenn sie sozusagen, ist es denn nicht so, dass wenn sie menstruiert, nicht betet und nicht fastet? Ja, sozusagen, wenn sie das hat, dann fastet, betet sie nicht und fastet sie nicht. Und das ist bezüglich Periode. Und ihr könnt auf die Angelegenheiten der Frauen, was ich aufgenommen habe, inshallah ta'ala, wenn Allah das ermöglicht, mache ich da auch noch weiter, hören, was die Frau alles darf, wenn sie ihre Periode hat und was nicht. Und das ist, wenn sie ihre Periode hat, darf sie nicht beten, sie darf nicht fasten und sie darf keinen Tawaf machen. Und das sind drei Sachen, die authentisch und sicher überliefert sind. Und sie darf Koran lesen, sie darf den Koran anfassen, sie darf in die Moschee gehen, sie darf auch zu den Durus in die Moschee gehen, sie darf sich in der Moschee aufhalten und es gibt genug Beweise dafür. Ja, es gibt genug Beweise dafür, auch wenn es in dieser Sache Meinungsverschneiden gibt. Die beste Meinung darüber ist diese, ja, dass die Frau in der Periode nur diese drei Sachen verboten sind. Das sind Fasten, beziehungsweise vier, natürlich Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann. Also Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann, Fasten, Beten und Tawaf. Diese vier Sachen sind verboten. Alles andere ist ihr erlaubt. Alles andere ist ihr erlaubt. Naam. Weil es keinen authentischen Beweis gibt, dass es haram ist. Was manche Gelehrte noch darunter verbotenes Fasten zählen ist, wenn die Frau freiwillig fasten will, aber der Mann erlaubt es ihr nicht. Ja. Jetzt will man sagen, warum soll der Mann ihrer Frau nicht erlauben, gute Tat zu machen? Ja, vielleicht an diesem Tag, er hat frei und er will Spaß haben mit seiner Frau, vielleicht er will rausgehen, er will Eis essen gehen, er will sie einladen oder sonst irgendwas, er will anders Spaß haben mit ihr, ihr wisst, was ich meine. Und sie sagt, nein, ich will gerade an diesem Tag fasten. Ja, dann lieber nicht. Dann lieber nicht, beziehungsweise dann ist nicht erlaubt. Der Mann sagt, ich will nicht, dass du fastest. Sie sagt, doch, dann ist, sobald der Mann sagt, ich will das nicht, dass du fastest, dann ist es nicht erlaubt für sie. Außer sie fastet Ramadan-Nacht, wenn sie, oder Sühne fasten, etwas, was Pflicht ist. Dann hat der Mann sowieso nichts zu sagen. Etwas, was, aber da sollte man aber gucken natürlich immer, wann man fasten kann. Diese Tage. Das ist gut, wenn man sich mit dem Mann abspricht. Sagt, guck mal, ich möchte jetzt meine 3, 4, 5 Tage, wie ich habe, in dieser Woche fasten. Ist es okay? Willst du irgendwo hin? Willst du was machen? Oder kann ich da fasten? Und wenn man so miteinander redet, dann sowieso ist kein Problem. Ist sowieso kein Problem. Inshallah ta'ala. Na, das ist bezüglich die Arten des Fastens. Wir haben, subhanallah, hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange reden. Auf jeden Fall, inshallah ta'ala, haben wir viel gelernt. Nächste Woche lernen wir, für wen Fastenpflicht ist und wann Fastenpflicht wird. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.